Jetzt eine neue Podcast-Folge mit dem heiligen St. Marc und St. René. Ich muss noch meinen schlauen Staub zusammenfegen. Und jetzt geht's endlich los mit den drei Typen, die so anziehend sind wie ein schwarzes Loch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der öfter verspätet kommt als die Berliner S-Bahn. Hier ist René. Hi. Hast du den falschen Namen angekündigt? Das soll schon was heißen, ja. Ja. Dazu äußere ich mich später. Als erstes gehen wir die Routine durch. Ja. Denn hallo und herzlich willkommen auch da draußen an den digitalen Empfangsgeräten, auch von mir zur Folge 173, heute am 16. September 2025. Und hier ist der eigentlich immer zu spät kommt und wir hören auch gerade warum. Marc, wach werden. Es ist eine neue Folge. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, gut, ich stehe heute mal ein bisschen früher auf. Hallo René. Doch. Na? Hey Stefan, du bist ja Hi. Auch da. Ich bin auch da. Mein Gott. Ja. Also so möchte ich aber nicht so oft erwachen. Was? Neben René und mir, ja? Neben euch beiden. Ja, schön. Und zwei. Ich habe natürlich nur so getan. Ja, das ist so, so veräppelt man euch. Ja. Wir sitzen hier und zwar gemütlich. Mit wachsender Begeisterung. Liebe Leute da draußen, wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge von Bieterunterhaltung. Nee, das Wort heißt Suche. Lerne sprechen. Genau. Lerne sprechen, Teil 15. Heute Suche. Suche buchstabiert man M-O-N-D. Welcher Film? Ich ja, das war eine Verfilmung von Stephen King. Da war irgendwie so ein geistig Behinderter, der konnte nur Mond buchstabieren. Okay. Ich weiß nicht, Langoliers oder... Langoliers war eine Serie gewesen. Nein, ein Film. Nein, ich meine Langoliers oder Langoliers war eine Sat.1-Serie, möchte ich behaupten, mit Außerirdischen. Aha. Okay. Habe ich nicht geguckt. René lebt in seiner eigenen Welt. Genau. Aber ich freue mich trotzdem, hier bei euch zu sein und euch da draußen zu unterhalten. Ja. Würde mich noch mehr erfreuen und ich bin auch schon gespannt, wie es jetzt losgeht. Na, spannend. Erstmal muss ich ein Kompliment an euch beide loswerden. Weil wir pünktlich waren? Weil wir gut aussehen. Erstens, ja, weil ihr top gestylt seid und weil ihr doch gesagt habt, wir nehmen draußen auf. Ja, du hast uns hier draußen hingesetzt. Das hätte ich nie im Leben gedacht. Hey, ich habe euch draußen hingesetzt, hätte nie gedacht, dass ihr sitzen bleibt. Nein, zu Stefans Ehrenrettung. Ich habe das dann einfach so organisiert. Bin genau. Einfach wortlos rausgegangen, habe die Kissen hier hingelegt, dass man die hinsetzen konnte auf die stahlbewehrten Möbel und gut war. So. Ja. So, und zu meiner Ehrenrettung mal ganz kurz, Langoliers, die andere Dimension, ist eine TV-Serie von 1995 und da geht es um ein Flugzeug, das verschwindet, ja. Die Passagiere in einem Flugzeug verschwinden und landen auf einem leeren Flughafen. Richtig, aber das ist doch keine Serie, das ist ein Film. Das ist eine Serie gewesen, Marc. Ja, wie viele Teile sollen die Serie haben? Anderthalb? Nein. Ein Teil, genau. Nein, ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall eine Miniserie. Dazu passt. Da haben sie aus dem Film eine Miniserie gemacht. Ja, also man kann das auch im Stück gucken. Nee, aber dazu passt ein Witz, den ich nachher habe. Stefan, du kannst uns doch jetzt nicht so auf die Folter spannen. Ja, jetzt musst du halt jetzt erzählen. Sein. Nein, alles gut. Ja, den Witz jetzt raus. Nein. Hau den Witz jetzt raus. Wir sind wie immer am Hackischen Markt. Wie immer ist natürlich eine maßlose Übertreibung, um nicht zu sagen eine Lüge. Naja, vorsätzliche Irreführung. Die letzten x Male war es hier und ich finde, ja. Das ist schön. Da könnte man ja fast schon immer sagen. Naja, fast. Kloppt euch doch. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, das wirft auf uns kein so gutes Licht, finde ich. Warum? Ja, wir bilden hier so komische Routinen aus. Ich habe die Befürchtung, wir werden in den nächsten zwei Jahren immer hier aufnehmen. Wir werden überhaupt nichts mehr machen. Wir werden keine Außenaufnahmen mehr machen, außer hier auf der Sonnenterrasse bei Stefan im Büro. Wir sind alte Männer inzwischen. Alte also Männer, ihr. Sprich nur für dich. Und Stefan, wie waren deine letzten zwei Wochen? Ganz spontan abgebogen, aber vor allen Dingen rechts geblinkt und links abgebogen, so wie es Renés es. Art ist. Ja. Ja. Unspektakulär. Okay. Eigentlich nicht viel passiert. nichts berichten würdest. Ein Mann deines Alters erlebt nun mal nicht mehr so viel. Nee, einfach viel gearbeitet. Das wird meine Chefs freuen. ja, aber der Tag hat 24 Stunden. Musste ich ja jetzt sagen. Nein, wir reden ja von den Wochenenden. Das Highlight für mich war, dass für mich die Fahrradsaison begonnen hat, ganz spontan. Hast du einen Helm? Fahrradsaison? Ja. Was? Hast du einen Helm? Nein. Nein, Mama, habe ich nicht. Aber Stefan, könnte es sein, und ich frage jetzt auch für alle Zuhörenden da draußen, dass das kein Augenblick zu früh war, die Fahrradsaison zu eröffnen dieses Jahr? Ja. Also wir schreiben ja schon den September. Ember. So ist es, ne? Und ich geht eigentlich doch zu Ende, oder? War ein bisschen faul und diesen Sommer und habe mein Fahrrad nicht einmal irgendwie in der Hand gehabt. Ich wusste gar nicht, dass du eins hast. Na klar, habe ich eins. Steht im Tina und ich, wir wollten dich schon des Öfteren zu einer Fahrradtour irgendwie mal ausführen, aber ich dachte immer, ich habe zu Tina gesagt, also sei ab und zu und leite sich mal ein Auto, aber Fahrrad kannst du vergessen. Nee, du, Hausaufgabe für Stefan will ich daraus jetzt nicht machen, aber wir hatten tatsächlich schon eine Folge, wo es ganz konkret um Fahrradhelme ging. So ist es. Und ich erinnere mich, dass in dieser Folge, das war die einzige, die ist, glaube ich, Mutti darf nicht zuhören, wo er uns erzählt hat, dass er keinen Helm hat. Und du fährst auch nicht mit Helm oder hast du so einen Klapphelm, den in deiner Tasche verstaut? Einen aufblasbaren hat doch Klapphelm. Hat doch eine Helmfrisur, reicht doch. Ein aufblasbarer Helm, das ist natürlich auch ganz gut. Nein, ich fahre so ohne Helm. Ne? Ja. Wusstet ihr, dass wenn man betrunken Fahrrad fährt, dass man dann einen Punkt in Flensburg bekommt und dann Fahrrad fahren muss, wenn man zu viele Punkte hat? Ja. Darf man ja auch nicht mehr. Hey, warum fährst du ein Fahrrad? Naja, ich bin besoffen Fahrrad gefahren. Ein bisschen blöd. Ja. Ja. Okay. Den hast du auch schon mal erzählt, glaube ich. Kann sein. Ja. Nein, also wie gesagt, ich fahr jetzt noch ein bisschen Fahrrad. Ich nutze das Herbstwetter so ein bisschen aus. Oh Gott, du hast das verbotene Wort gesagt. Herbst. Wetter. Ausnutzen. Genau. Sucht euch eins aus. Ja, genau. Ich weigere mich anzuerkennen, dass der Sommer qua vorüber ist. Nee, der kommt nochmal wieder am Wochenende. Der kommt auf jeden Fall nochmal wieder, jetzt am kommenden Wochenende, was perfekt ist. Weil bei uns in der Kleingartenkolonie ist am kommenden Wochenende Sommerfest. Herbstfest. Ja, ganz genau. Eigentlich müsste es Herbstfest sein. Aber wir haben es explizit Sommerfest genannt. Und ich freue mich natürlich sehr, dass wir sommerliche Temperaturen zu erwarten haben. Ja, und da sind wir schon bei Marc. Erzähl mehr. Tja, Stefan, hast du eigentlich schon mal eine Terrasse verlegt? Lass mich kurz überlegen. Nein. René? Never. Und ich habe auch keine Zeit dafür. Du hast keine Zeit. Ich habe keine Umzug Zeit, Terrassen zu verlegen. Ja. Ich habe andere anspruchsvolle Hobbys. Genau. Ja, bei uns. Steinterrasse oder Holzterrasse? Stein. Kannst du selber machen. Kannst du mal schön sagen. Ich hätte dir gern geholfen, Marc, sagt René gerade in Gedanken. Aber ich habe einfach keinen Bock. Ja. Ersetze Bock durch Zeit. Also folgendermaßen, wir haben ja nur eine holzverkleidete Steinhütte auf unserer Kleingartenparzelle und davor hatten wir auch eine Terrasse mit diesen großen, quasi so wie Gehwegplatten, die man so kennt in Berlin. Die normalen Gehwegplatten sind normale 40 Zentimeter mal 40 Zentimeter quadratisch. Die Platten, die wir auf unserer Terrasse haben, sind natürlich 50 mal 50, das heißt, sind ungleich schwerer. Sind auch nicht besonders schön, egal. Als wir die Parzelle übernommen haben, haben wir festgestellt, diese Rasse sieht aus wie Dresden 45, als ob da eine Bombe eingeschlagen hätte. Mhm. Also nicht so schön gerade, wie man das kennt, mit leichter Drainage, also sprich im leichten Gefälle, damit das Wasser abfließen kann, sondern da so zwei, drei so Mulden drin, wo sich das Wasser drin sammelte und alles krumm und schief. Und haben wir irgendwann gesagt, das müssen wir mal neu machen. Und dann habe ich eines Tages mal die ganzen Platten rausgerupft, festgestellt, darunter ist irgendwie Sand, alles klar, das ist alles mal ein bisschen glatt gehakt und jetzt lag das alles wochenlang so und wir so, hat sich ja ehrlich gesagt nicht viel getan, das sieht doch recht gerade jetzt aus, wisst ihr was, wir legen die Platten einfach mal wieder hin. Und jeder, den wir gefragt haben, sag mal, muss man irgendwas beachten da beim Terrasse wieder hinlegen? Wir wollen ja sicherstellen, dass das dann nach ein paar Monaten nicht wieder so aussieht, wie wir es vorgefunden haben. Und alle haben gesagt, ey, lass bloß die Finger davon, mach's richtig oder mach's ja nicht. Du brauchst erstmal Randsteine, ja, hab ich. Ja, aber die müssen richtig fest einbetoniert sein. Und dann brauchst du da auch noch richtig schönen Kies, da gibt's so Schotter. So Splitschotter, also der so scharfkantig ist, was man so verwendet, auch so für Gleisbett oder so, aber allerdings nicht so grob. Da brauchst du erstmal eine ordentliche Schicht und darauf hast du dann Quarzsand. Das ist dann auch nicht so ein, so ein runder Sand, sondern auch so ein bisschen scharfer Sand. Und da legst du dann die Platten drauf und dann brauchst du richtig Wasserwaage und dann musst du Schnurnagel. Hast und du den Leuten Zähne. Erzählt, dass ihr eine Datsche habt? Oder ja, natürlich, klar. Raus? Ja, das ist unbenommen davon. Die Leute sagen immer, echt? Du kannst das alles so machen, natürlich. Aber dann sieht das 1x3, dreimal Regen kommt, dann sieht das wieder genauso scheiße aus wie vorher. Hm. Und wisst ihr, was wir machen? Wir kultivieren diesen alten Spruch, der da lautet, alle haben sich nie daran getraut, weil sie wussten, das funktioniert nicht. Dann kam einer vorbei, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Ja. So. Na, so arbeiten wir ja hier auch. Ja. So arbeiten wir hier auch. Aha, okay. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt angefangen, die Platten da wieder reinzulegen. Habe auch schon Randsteine gesetzt auf der einen Seite. Dann kommen noch so ein bisschen Mosaiksteine. Klingt alles sehr hochgestochen, sehr hochtrabend. Und vielleicht wird das gar nichts. Aber Tina sagt, weißt du was, das ist nur eine Datsche. Ja, und das ist mehr oder weniger jetzt so was wie ein Provisorium. Und wenn das 2-3 Jahre gut hält. Das wird 4-5 Jahre halten. 6. Vermutlich sogar das, ja. Mhm. Aber für den Fall, dass eben nicht, dann haben wir auf jeden Fall 2-3 Jahre Zeit, um wieder ein bisschen Geld anzusparen und dann irgendjemandem das in die richtig. Hand zu drücken und zu sagen, ja. Hier Sklave, ja. Mach. Ja, das heißt, im Hintergrund hast du so gelassen und nur die Platten nochmal richtig raufgelegt sozusagen, oder? Ja, also so gelassen ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, weil ja so ein bisschen vorgearbeitet schon, ja. Aber ich achte darauf, dass die Platten in der einen Richtung gerade liegen und in der anderen Richtung tatsächlich ein leichtes Gefälle haben. Ich bin guter Dinge, dass das funktioniert. Also ich hätte eine Sandterrasse gebaut, fertig. Sand? Einfach schon, ja, oder okay. Oder eine Erdterrasse. Strand. Ja. Ja, einfach weil du faul bist. Aber schön, ich merke, deine kleine Datsche hat im Moment mehr Arbeit erzeugt als Erholung gegeben. Ja, so geht das. Naja, kann man so nicht sagen. Nur hoffen, dass es nicht ein Hobby bleibt. Nicht ein Hobby, sondern dass ich irgendwann anfange, das professionell zu machen. Genau. Dass du irgendwann anfängst, das professionell zu nutzen. Oder dass du, sagen wir so, dass du irgendwann die Möglichkeit hast, das professionell dann zu nutzen. Bist du ein Professioneller, ja. Ein Professioneller. Was macht ihr am Wochenende? Ja, wir fahren auf unsere Baustelle. Wie seit 4 Jahren. Die Baustelle, ja. Ja, was übrigens nicht ungewöhnlich ist. Also manche Leute, die arbeiten da wirklich jahrelang dran. Ein Garten ist nie fertig. Ja, davon mal ganz abgesehen. Aber du kommst normalerweise an einen bestimmten Punkt, wo du sagst, jetzt hat das einen gewissen Grad der Gemütlichkeit, jetzt kann ich da schon übernachten, jetzt habe ich kalt und warm Wasser von den Wänden und habe Strom und einen Herd und wer weiß was noch alles. Ich habe gedacht, du hast kalt und warm Wasser von den Nachbarn. Wir haben allerdings ein Problem, weil wir haben uns da so einen Kompost angelegt, so einen Komposthaufen. Und das ist völlig erstaunlich, weil ihr müsst euch vorstellen, der hat so eine Höhe von, naja, so einem knappen Meter. Das ist nichts weiter als ein metallenes Gestell. Das ist so Gitter, wenn du so willst. Das ist allerdings so feinmaschig, dass da nichts durchkommen kann von dem, was wir da reinschmeißen. Und wir haben den gefüllt, mehr als die Hälfte, mit Astschnitt, mit Blättern, mit Obst, das wir aufgesammelt haben etc. Und das ist im Laufe der Zeit immer alles wieder runtergesunken auf eine Höhe von 10, 15 Zentimeter. Das ist völlig erstaunlich. Aber jetzt nähern wir uns ja doch mit 7-Meilen-Stiefeln dem Herbst. Sprich, die Obstbäume der Marken Apfel und Pflaume haben ordentlich abgeschmissen. Und jetzt ist das Ding so voll mit Äpfeln und Pflaumen. Hm. Das stinkt momentan gen Himmel. Ja. Das riecht wie in einer Mosterei, wenn nicht schlimmer. Es ist furchtbar. Also mit Sicherheit machen wir es da irgendwie nicht richtig. Wahrscheinlich muss man es irgendwie abdenken mit ein bisschen Erde oder sonst was. Also, aber genau, der Komposthaufen, der muss einen bestimmten Mix haben. Ich kann dir da gerne mal Informationen zur Verfügung stellen. Als nicht nur mir, auch unserer werten Hörerschaft bitte. Genau. Gut, suche ich mal raus. Also genau, war nämlich ein Thema. Ich hatte einen Workshop extra dafür, wie der Komposthaufen zu bedienen ist. Und wir haben den Luxus in unseren Gärten, dass wir 2 Komposthaufen haben, einen ruhenden. Der ist dann auch mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet, wo ein schlafendes Smiley drauf ist und einem, der halt befüllt wird. Ah. Ja, weil der Mix macht es nachher. Bestimmte Sachen darf man halt auch gar nicht draufwerfen. Aha. Ja. Wie kann zum ich Beispiel? Gerne, ich glaube, Holz. Windeln? Nein. Holz und tatsächlich nicht biologische Restobst oder so. Das versteht sich von selbst. Ja. Nee, kann ich gerne mal zusammensuchen für die Leute, die es interessiert. Kriegen wir das locker in 30 Sekunden unter. Ich muss das relativ zügig haben, weil scheint dann jetzt in absehbarer Zeit nicht wegzugehen. Also gerne das Obst ist gerne das Obst. Dann kannst du nicht viel machen, außer beim Nachbarn über den Zaun werfen. Das mache ich nicht. So weit bin ich noch nicht. gehört also ein richtig handfester Du willst Kleingärtner sein? Ja, genau. Du schmeißt den dazu. Apfel über Zaun, Pilger. Also wirklich, wirklich. Aber es ist tatsächlich so, ich war an der Nordsee bei einem Geocache, der war auch in so einer abgelegenen Ecke und da stand auch ein Obstbaum, um den sich keiner kümmerte und es hat so barbars gestunken. Ich glaube, ich war betrunken, allein von dem Geruch dort. Ja. Bewundernswert. Begehrt. Gut, immer schön Bier saufen. Ich bleib nur eine Stunde im Garten unterm Baum sitzen. Genau. Ja. Nicht schlecht. René, beim nächsten Mal. Dann mit deinen Gartentipps. Hausaufgabe. Der richtige Kompost. Nummer 13. Ja. Wir klären beim nächsten Mal, wie sieht ein richtiger Kompost aus. Aber so. Stefan, wie hast du eigentlich so die letzten zwei Wochen verbracht? Hat er doch schon gesagt, er hat nichts erlebt. Nee, er soll mal erzählen, was er als Kuchen gegessen hat. Ach so, was für Kuchen gab es eigentlich? Ach, verschiedene Kuchen. Alles Müll, sind ja immer so Standardkuchen. Standardkuchen. Ja, Stefan braucht nicht viel. Donuts gab es hier, weil ein Kollege Geburtstag hatte. Die heißen übrigens nicht umsonst. Do-Nuts. Do-Nuts. Tu es nicht. Ah. Wir haben es trotzdem, das haben wir gar nicht dran gedacht, dass dachte man das immer, nicht tun sollte. Das wäre eine Teigware beim Loch in der Mitte. Ja. Tja, das denken die meisten. Aber deswegen seid ihr ja bei diesem labernden Podcast. Genau. Um Dinge zu erfahren, die ihr nie wissen wolltet. Genau. So ist es. Zum Beispiel werfe ich beim Donut immer das, was außen um das Loch rum ist, weg. Das mag ich nicht. Ist wie beim Käse. Die Löcher sind doch das Leckere. Genau. Na? Soll ich mal erzählen, was ich Tolles erlebt habe? Drum. Ich habe nämlich vielleicht sogar einen eine Veranstaltungstipp nicht, sondern eher so einen Besuchstipp. Genau. Habe ich gleich auch noch. Und ist zwar, ja wieder was los in Berlin bald. Es war ja ein Tag des offenen Denkmals, richtig. Oh ja, und wieder eins, was ich verpasst habe. Blöderweise an einem, ja, du wahrscheinlich bist nicht der Einzige gewesen. Das war diesmal an einem Tag, an dem ich jetzt nicht so einen Bock hatte, so weit wegzugehen. Das heißt, für uns ging es nach Lichterfelde in ein ehemaliges Frauengefängnis. Mhm. Kennen wir. 100 Jahre alt, kennst du? Frauengefängnis kennst du von innen? Ne, er war da drin, ja. Also ich weiß, dass es gibt, ich weiß, wo es es gibt, ich war noch nicht drin. Und interessant ist, dass das neben einer Schule ist. Aber es war damals schon so gebaut, dass man von außen nicht unbedingt gesehen, also dass die Häftlinge nicht nach außen geguckt haben, sondern in den Innenhof. Ja, und interessant an diesem Frauengefängnis, ich glaube, es müsste auch schon, wann ist das, aus dem Anfang 19. Jahrhundert oder so, interessant ist, da wurde Babylon in Berlin gedreht. Aha, okay. Und einer aus der Filmcrew, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es der Regisseur war oder Produzent oder so, hat gesagt, oh, das ist eine coole Location, die nutzt ja sonst keiner, kann man daraus nicht so einen Kulturort machen, wo sich Künstler treffen. Und der hat gesagt, getan, irgendjemand hat das Ding, ich weiß nicht, ob er es gekauft hat, auf jeden Fall hat er sich das unter die Fittiche genommen, hat das renovieren lassen, aktuellen Anforderungen entsprechend. Bei einem Gefängnis gehen die Türen nach, also auch die Hoftüren nach innen auf. Als Notausgänge müssen die jetzt nach außen aufgehen. Ne? Ja. Dann hast du Denkmalschutz, der zu beachten ist. Also es war sehr interessant. Eine witzige Anekdote war, dass er sich wohl mit dem Denkmalamt, glaube ich war es, darüber gestritten hat, welche nun die Originalfarbe ist. Das eine war ein bisschen zu beige, das andere war ein bisschen zu weiß. Also ja, letztendlich nimm mal Aprikot oder Eierschal. Auf jeden Fall ist jetzt ein schöner Ort daraus entstanden. Also es hat noch immer den alten Flair, aber es ist modern. Ein wunderschönes Frauengefängnis. Und ja, es sollte mal eine Kita einziehen. Das hat irgendwie nicht geklappt. Die Räume waren. Die Blagenlei wissen, wo es lang geht. Ich glaube, das Problem war, dass die Zellen sind ja 2x3 Meter groß. Dann hast du eingeschränkte Umbaumöglichkeiten nur. Somit sieht das, glaube ich, aus. Und was auch interessant ist, sie mussten nachträglich dann so Fenster und Türen noch in die Wände bauen, weil du musst wohl in beide, Fluchtweg. Du musst in beide Richtungen flüchten können. Und die eine kann eine Tür sein, das andere kann ein Fenster sein. Und dann war das Problem, an der ein Notausgang war eine Feuertreppe, die man dann, habe ich auch schon gesehen, in einem riesengroßen Hotel in Trier, wird neben das Gebäude gebaut, eine Stahltreppe. Wenn das halt im Haus nicht vorgesehen ist, ein Fluchttreppenhaus. Das war das Problem, dieses Treppenhaus muss aufgrund der Fenster, die dort in dem Haus sind, 5 Meter weit weg sein von den Fenstern. Deutschland, deine Behörden. Pass auf, jetzt wird's witzig, wenn es aber 5 Meter weit weg ist, dann ist es wieder zu nah an der anderen Häuserwand dran. Ich weiß nicht, ob man einen Kompromiss gefunden hat, ich habe auf jeden Fall diese Feuerleiter gesehen. Ja. Aber es deckt sich mit dem Denkmalschutz, ja? Ist trotzdem alles möglich. Also es war interessant, was für Herausforderungen. Ja, es war alles, hat alles geklappt, alles super. Und wie gesagt, die Fluchttreppen waren ja nicht ohne Grund, weil ein Teil des Gefängnisses wird als Hotel benutzt. Ah. Was ich eine super coole Idee fand. Wo dann auch sofort so die Idee war, viele Zimmer. Das wäre ja ein schöner Ort zum Heiraten. Ja? Frauengefängnis. Wo habt ihr geheiratet? Ja, also auch mit Restaurant und kleinen Sitzecken und so. Mhm. Also Restauration, Gastronomie ist halt auch vor Ort. So, überall Currybohnen. Der interessante Teil neben diesem historischen Ausflug war dann die Nutzung im Kunstbereich. Mhm. Und zwar haben sie einen so einen Gefängnisteil, wie man den kennt, so mit so einem, in der Mitte so ein tiefes Loch. Also, ne, also du hast, wie soll man das beschreiben? Du hast so ringsrum an den Wänden, also stell dir einen viereckigen Raum vor, ringsrum an den Wänden sind die Zellen. Mhm. Und in der Mitte und ist, in der Mitte ist alles so ein, frei. Genau, für bessere Sicht und so. So, und so sah dieser Gefängnisraum, genau, so sah dieser, dieses Gefängnis auch aus. Und jetzt war es so, dass jede Zelle ein Atelier war. Das heißt, du kannst als Künstler dich dort einmieten. Aha. Hast dann ein kleines Atelier. Und gestalten. Die Türen kann man aus den Angeln ausheben und kann die dann sich in den Raum stellen, damit man da nicht so eingesperrt sich vorkommt. Weil die Gefängnistüren, gingen die nach innen auf? Ich weiß gar nicht. Muss ja. Im Gang ist ja gar kein Platz. Ja, also auf jeden Fall eigentlich eine sehr, sehr coole Idee. Und jetzt hatte ich mich lediglich über die Kunst gewundert. Also diese Tour war ab 18. Ich dachte so, ja, gruseliges Frauengefängnis. Hm. Aber der Grund war dann die Kunst gewesen, weil die war nicht jugendfrei. Die war alles andere als jugendfrei. Sie war geprägt von männlichen Geschlechtsteilen, die einen rechten Winkel weit übertrafen in die Himmelsrichtung. Okay. Und irrigierte Penisse. Oh ja, das, ich habe die ganze Zeit überlegt, was es war. Ja. Ist doch gar nicht so schwer. Und das, ja, es waren Fotografien von Männern in diesem Zustand. Es waren Zeichnungen. Es waren, ja, verschiedene erotische Spielweisen. Aber komplett eben so aus der Männerdomäne. Mhm. Das ganze Ding heißt doch Pride Art. Also so heißt der Pin in Google Maps, hatte mich schon gewundert. Ich dachte, das ist irgendwas, so ein anderes Kunstding, aber das war dann tatsächlich das, in dem wir waren, ja. Das heißt, ein Frauengefängnis voll mit männlicher, erotischer Kunst und dieses Frauengefängnis, was jetzt den Namen The Knast, also The Knast trägt, versteht sich als Kunststätte für LGBTQ. Ah ja, okay. X, Y, Z, habe ich irgendeinen Buchstaben vergessen. LGBTQ muss an der Stelle erstmal reichen. Ah, den Rest reicht danach. Ja, ja. Genau. Und das war, kam sehr überraschend. Witzig war, dass als wir die Location verlassen haben, sind hinter uns Leute gelaufen, die offenbar so im Rahmen dieses Tag des Denkmals, des offenen Denkmals, so eine Tour gemacht haben. Und die sagten dann, okay, also jetzt in eine Moschee zu gehen, fühlt sich ein bisschen unangebracht an. Das ist halt Kontrastprogramm. Eben. Ja, vom Feinsten. Eben. Ich hatte an dem Tag auch keinen Bock mehr auf Grillwurst. Ich hatte meinen Bedarf an Würsten war an diesem Tag. Menschen und ihre Befindlichkeiten. Ja. Genau. Teil 15. Aber für alle, die es interessiert, sehr interessant. Also wie gesagt, schöne Location, heiraten hat sich dann, glaube ich, erledigt an dem Ort. Aber kannst du empfehlen, auf jeden Fall mal zu sehen. Also ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Mhm. Also so einen Einblick in so eine andere Welt mal zu haben, warum nicht? Ich kann mich erinnern, vielleicht erinnerst du dich auch, wir hatten schon mal irgendwie über Frauengefängnisse in Berlin gesprochen. Schon eine das Weile war vor meiner her. Zeit. Also ich war in Köpenick in einem gewesen. In da Grünau, hatte ich so eine Foto, ne? Nee, Köpenick ja. Direkt. Und zwar ja. Seelenbinderstraße. Okay. Da war ich direkt in einer Fototour. Und ja, es gibt in Berlin mehrere. In Lichtenberg soll es noch eins geben. Ich kenne das in Grünau, wo meine Oma groß geworden ist in der Gegend, nicht in dem Gefängnis, aber da war immer auf dem Weg dorthin, mussten wir im Frauengefängnis. Da hat Stefans Oma ihn zur Welt gebracht. Nee. Du machst alles kaputt, was ich mühevoll aufgebaut habe. Ja. So eine Fototour hatte ich mal gemacht mit, wie heißen denn die, da gibt es so einen Anbieter. Ich weiß nicht den Namen. Fototouren.de. Vielleicht finden wir die Folge, wir gucken mal, dann können wir die ja mal verlinken. Da zahlst du so 50, 60 Euro oder auch mehr und dann kannst du 3 Stunden in so einem Gelände rumlaufen, alles Fotografen, das heißt, man geht sich auch dann aus dem Weg und kann Motive suchen. Schöne Motive, so eine Lost Place Umgebung suchen. Cool. Ja. sehr zu empfehlen. Nicht schlecht. Ja. Hast du denn noch was im Rahmen des Denkmaltags erlebt? Nein, das hat dann gereicht. Ja, war ja, ich wollte, nein, Menge. Ich wollte eigentlich gar nichts erleben, aber du musstest. Ja, ich habe dann gesagt, wenn einer will, dann so, warum soll der andere es nicht unterstützen? Hm. Ja. Von cool. Denkmal. Und ich kam ja auf meine Kosten. So ist es. Von Denkmal kommen wir zu Denkwürdig. Denkwürdig? Mhm. Stefan, wie wäre es, wenn du ein bisschen was über den Darwin Award erzählst? Den Darwin Award. Hast du den dieses Jahr gewonnen? Nein, weil ich bin ja noch am Leben. Ach so? Die meisten Preise, oder eigentlich alle Preisträger des Darwin Awards haben gemeinsam, dass sie tot sind. Ach so. Weil das ist ja die Charakteristik des Darwin Awards. Okay, ne? Dann möchte ich den genau, bitte nicht du, haben. Musst du erstmal erklären, Stefan, ja. Worum es sich dabei handelt. Das werden wir mal machen. Und zwar, wir hatten es ja schon mal angeteasert in einer Folge und jetzt kommen wir richtig dazu. Der Darwin Award, das ist nämlich ein sarkastischer Negativpreis. Und zwar haben den mal Biologiestudenten der Stanford University in den 1990er Jahren initiiert. Und er wird an Menschen verliehen, die sich aufgrund, ich muss kurz lachen, ich sage euch gleich warum, die sich aufgrund einer bemerkenswerten Fehleinschätzung oder eines besonders unüberlegten Missgeschicks selbst töteten, tödlich verunglückten oder sich zumindest unfruchtbar machen. So. Ach, Unfruchtbarkeit wird mit Tod nachgleichen. Und ChatGPT hat das Ganze zusammengefasst, sind einfach Menschen, die sich selbst aus dem Genpool entfernt haben. Ja. Ja. Das bringt auch einen Punkt. Nee, so kann man sagen, stimmt, ne? Ja, gut, stimmt ja nur halb, wenn die vorher schon Kinder haben. Ja, aber genau. Ne? Und es gibt ganz viele Geschichten aus verschiedenen Jahren, offizielle und inoffizielle. Und ich habe mal so zwei, drei rausgesucht, die ich einfach mal vortragen will. Aufgrund der Fülle der Blätter, die du als deine Notizen mit dir Nee, das sind nicht alles die Geschichten. Wollte ich gerade sagen. Keine Angst. Mehr als zwei das sind die drei. Notizen für die nächsten drei Folgen schon. Genau. Aber warte ganz kurz. Inoffiziell, was heißt denn inoffiziell? Naja, es gibt ja den offiziellen Award und dann gibt es ja auch in verschiedenen Ländern so abgeleitete Fälle. Also es gibt ein Buch dazu und es sind nicht alle ausgezeichnet worden, aber viele Geschichten. Hätten es verdient. Genau, ne, okay. So kann man es, glaube ich, formulieren. Ja. Na gut, da bin ich jetzt gespannt. Okay, die erste offizielle ist aus 2008 aus Florida in den USA. Ein bisschen makaber und traurig. Wollen wir unsere Zuhörer nicht zu einer Challenge einladen? Was? Zuhörer zu einer Challenge einladen, jetzt nicht lachen, gilt natürlich auch für uns. Eigentlich ist es nicht angebracht. Eigentlich ist es Nein. überhaupt kein genau. Lustiges. Das ist es halt, ne? Also eigentlich ist es ja nicht lustig. Gekommen. Das heißt, wer lacht, hat verloren. Naja gut, da haben wir schon alle verloren. Wieso? Ich lache ja nicht. Nein, pass auf. Also müssen wir an der Stelle eine große Triggerwarnung ausgeben vielleicht an unsere ja. Hörenden. Also falls euch sowas, wie gesagt, irgendwie übel aufstößt, solltet ihr vielleicht ein paar Minuten vorspulen. 30 Minuten vorspulen. Genau. Wir können doch nichts dafür. Wir berichten nur, was man jetzt vielleicht genau. nicht machen sollte. Wir erzählen unbedingt. Das nur und dann schauen wir mal. Also, ich hatte nur Stift versucht, fair zu sein. Gut. 2008, Florida, USA. Ein Autofahrer, der sich während eines Staus erleichtern wollte, sprang über die Leitplanke. René guckt so ernst, ich muss schon deswegen lachen. Ja. Das Doofe war, er übersah, dass sich dahinter eine Schlucht befand. Und er stürzte hinab und starb. Das klingt wie eine Black Story. Ja, ne? Könnte man auch. Das wäre eine geile, schreib mal, Moses Verlag, Black Story Edition, Darwin Award. Darwin Edition, ja. Genau. Also, was ist denn eine Black Story? Dazu kommen wir danach. Okay. Wir genau. setzen kurz fort. Also, ist ein gutes Beispiel. Sollte man nicht machen. Wie der Darwin Award funktioniert, ja. ne? Also, in dem Fall war es natürlich unglücklich. Er hat es ja nicht bewusst gemacht. Beim letzten Mal, die erste Geschichte, vielleicht erinnert sich Marc noch ja, dran, ja. der dort in hoher Höhe in einem Hochhaus die Gläser, die Glasscheiben testen wollte. Auf ihre Bruchfestigkeit ja, genau. und sich mit voller Wucht dagegen geworfen hat und zu Tode stürzte. Ich muss dazu sagen, der Fall ist mir gar nicht so unbekannt. Mir ist am Teufelsberg fast Ähnliches passiert. Da sind so jetzt alte Ruinen. Ja, jetzt sind, kriegst du den Darwin Award. Da sind so alte Ruinen, wo mal, da sollte mal ein Hotel gebaut werden auf diesem Teufelsberg. Da gab es ja immer Investor hin, Investor her, ne? Da wo die Radarstation ist. Genau. Und ich hatte diese Ruine gesehen und bin auf ein Stück Mauer geklettert und wollte von der Mauer runterspringen in das Innere der Ruine, um von da zu filmen. Und ich habe, Gott sei Dank, ich habe die Videokamera angehabt, ich habe es auch auf Video, dass ich im letzten Moment schnalle, dass das, was dann einen halben Meter tiefer von der Wand, von der ich springen wollte, dass das kein Boden war, sondern das war Wasser, voll mit so klein wie Entengrütze, was im Herbst aussah, als wenn das Ding halt einen kompletten so Boden spiegelt, hatte. Ne? Das sah aus wie Boden, es sah einfach aus wie Boden. Und ich habe dann erst geschnallt, die Steinbögen, die rausguckten, so halb im Inneren dieser Ruine, das waren die Türrahmen, die schon gebaut waren. Das heißt, wäre ich da reingesprungen, die haben nur so vielleicht 30, 40 Zentimeter aus dem Wasser geguckt, wäre ich da komplett untergegangen. Und viel fieser wäre wahrscheinlich noch gewesen, dass ja dadurch, dass das ein Rohbau noch war, Metallstreben rausguckten. Oh. Also man kann sich's bildlich vorstellen. Ja, genau. Von daher, ja. In diesem Fall bin ich dem Darwin Award knapp gekommen. Du gehst in die Geschichte ein als Nicht-Preisträger. Ja, richtig. Warst nominiert. Immer richtig. Mann. Mein Gott. Okay. In welche Richtung komm, geht ich das bin, hier? Ich bin gespannt auf die nächste Story. Vielleicht okay. ist das ja was Marc erlebt hat. Vielleicht war Marc oder du ja auch schon mal nominiert. Nee. Nicht lachen bitte jetzt. 1995, Arizona, USA. Ein Bastler befestigte ein Yato-Raketenbooster. Das ist schon verrückt. Normalerweise Moment, für Flugzeuge gedacht. Was soll das sein? Na, das ist so ein Beschleuniger hier, so ein Antrieb. Achso, okay. Nachkippen, mal, ne? Okay. Genau. Und der befestigte das Ding an seinem Auto. Mhm, schlau. So. Nach der Zündung, krass, beschleunigte der Wagen auf geschätzte 500 km/h. Gut. Überleg mal. Deswegen hob er auch teilweise ab. Und krachte in eine Felswand. Nichts blieb übrig. Ich kann nur sagen. Musst du mir mal vorstellen. Wenn ihr das nachmachen wollt, nicht so nah an der Wand. Aber wie kommt man auf so eine Idee? Ja. Wollt ihr einen Weltrekord ins Guinness-Buch kommen? Das kann ich halb beantworten. Vielleicht wollt ihr so den Darwin Award. Mag seine Geschichte? Mir fällt, nein, genau. Kommt keine Geschichte. Aber mir fällt auf. Ich glaube, die Geschichten waren jetzt alle aus den USA. Alle aus demselben Land. Wir wollen nicht verraten, welches. Ja, okay, dann kommen wir jetzt in die Geschichte nicht aus den USA, sondern von ganz widerlegt. Woanders, aus Kanada. 1999. Ein Mann wollte seine Autobastelheizung verbessern und leitete Frostschutzmittel, also Ethylenglykol, ins Belüftungssystem, um warme Luft zu erzeugen. Die giftigen Dämpfe machten ihn bewusstlos, er starb an einer Vergiftung. Okay. Passiert. Ich glaube, es ist wirklich so eine Geschichte, wo man seinem ersten Impuls folgen darf, welcher da lautet, was für ein Vollidiot. Ja, genau. Ja, wenn du es nicht erlebt hast, woher willst du wissen, dass das nicht funktioniert? Und jetzt kommt eine Geschichte. Ja. Ich glaube, da gibt es etwas wie Allgemeinbildung. Ja. Ja, aber die hat ja auch nicht jeder. Das stimmt, ne? In Kanada. Nee, aber wir kommen mal jetzt nach Brasilien, oh, 2001. Ja. Mal gucken. Ein Angler nutzte eine Metallstange als improvisierte Angelrute. Ich glaube, mehr brauche ich nicht sagen, weil was ist passiert, ihr jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich würde vermuten, dass er vielleicht körperlich nicht so kräftig war wie so eine metallene Angelrute. Ganz anders. Er hat einen Zitteraal an der Angel gehabt. Also Betonung liegt auf Metall. Ja. Ja, er hat einen Zitteraal an der Angel gehabt. Über ihm verliefen Hochspannungsleitungen. Oh, oh alles siehst klar. Du, mehr brauche ich okay, ja nicht. Ja, warte mal, Moment. Als er die Stange anhob, berührte sie das Kabel, Stromschlag, also, sofort tot. Entweder war diese Angel verdammt lang oder die Stromleitung verdammt niedrig. Naja, kann ja sein. Da habe ich jetzt doch mal eine kleine Geschichte dazu. Oh, jetzt. Nichts, was ich selber erlebt hätte oder was ich, ja, genau. Also ich habe es nur gesehen. Ich habe es Ich hoffe, du hast Hilfe gerufen. Auf YouTube oder so ein Video gesehen oder sonst irgendwo, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwo im Internet in den Tiefen da. Ein Zug im Bahnhof in Indien und da wird ja auch ganz gerne oben auf dem Dach gereist und da ist ein junger Mann und oh, der ja. steht auf ja. und streckt sich nochmal und es gibt einen Lichtbogen mhm. von der Hochspannungsleitung ja. zu dem ja. Mann, der bleibt stehen, fängt an zu brennen. Keine Chance. Ja, das gibt es tatsächlich. Passiert öfter, das Video. Als man denkt. Na, in Berlin auch passiert hier in das. Berlin, ja, na gut, aber da wissen wir auch, wer die Leute sind, wo denen das passiert. Genau. Die kommen ja meist dann aus der Sprayer-Szene, haben den Einsteigerkurs nicht mitgemacht und wissen nicht, aufgepasst. Ja. Dass eine Hochleitung ungünstig ist, auch ohne, dass man sie berührt. Richtig, man muss nur in der Nähe sein. Aber Indien ist ein gutes Stichwort, genau so ein Fall steht hier auch. Allerdings nicht auf dem Zug, sondern ein junger Mann filmte sich, wie er cool vor einem fahrenden Zug posierte. Ne? Er grinste noch in die Kamera, doch der Zug erwischte ihn tödlich. Also. Gott. Ich hätte jetzt wirklich ein paar weniger tragische, also jeder Tod ist ja tragisch. Aber es sind ja meistens so eine witzige Sachen, also so wie zum Beispiel ein Glasfenster prüfen in der 10. Genau, die erste Geschichte, die du vor ein paar Wochen erzählt hast, war immer noch die beste. Genau. Und hier gibt es jetzt noch verschiedene aus Südafrika, Kalifornien, Thailand, mit Löwen, mit Schwarzbären, mit Krokodilen, also alles das gleiche Schema, ne? Und aus Russland 2022 kommt folgender Fall. Ein Influencer wollte seinen Followern zeigen, wie hart er ist, indem er bei minus 20 Grad in ein Eisloch sprang. Doch die Strömung zog ihn unter die Eisdecke und er fand das Loch nicht mehr und ertrank. Also einfach Sachen, wo wir normalerweise sagen, Kompass mitnehmen. So blöd kann man doch gar nicht sein, würde ich nie machen. Ja. Aber deswegen kriegen wir auch kein Darwin Award. Ja, ich sag mal, die 100% aller Unfälle passieren aus Versehen, ne? Das ist es halt, ja. Aber in so einem Fall natürlich. Nee, dann, in Höchstform. Genau. Das ist nicht nur mathematisch korrekt, sondern auch inhaltlich. Auch noch, ne? Also, wir haben noch einen Fall. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Der reicht dann auch irgendwie. Ich habe so ein bisschen die Lust verloren, muss ich sagen. Wirklich? Ja. Hm. Marc möchte sich gerne über schwarze Löcher unterhalten. Ja, also. Ich habe da nämlich gleich mal eine Frage. Aber Stefan, okay, haut noch. Die meisten Fälle sind. Wir können auch einen aus Japan von 2019 sagen. Der 47-jährige Tetsu Shiohara bestieg den höchsten Berg Japans außerhalb der offiziellen Wandersaison. Den Fujiyama. Weiß nicht, ob der so heißt. Unpassend ausgerüstet und bekleidet. Er übertrug seinen Aufstieg im Schnee mit einem Livestream. Er erklärte seinen Zuschauern unter anderem, wie gefährlich die Gegend sei. Und kurz darauf verlor er den Halt und stürzte in den Tod. Da muss ich immer an Reinhold Messner denken. Mhm. Hatte ich kürzlich gelesen, dass der damals mit seinem Bruder, ich weiß jetzt auch nicht, welcher Berg das war, auf jeden Fall ist er in die Berge gegangen und er kam alleine wieder. Ja, ja. Und das finde ich schon echt, also wenn man sich die Geschichte so lustig, deswegen hatte Marc da vorhin auch eingelenkt wahrscheinlich, so lustig, wie sich das auch anhört, da steckt halt dann auch ein Schicksal dahinter. Ja. Und viele unglückliche Menschen. Aber ganz ehrlich, man muss ja auch ein bisschen zusammenreißen. Ja, also und gerade. Zeit für einen Keks. Genau, nimm dir noch einen Keks. Ne? Also vielleicht noch als Ergänzung, hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt, es gibt ein Hörbuch von 2002. Ich dachte, das wäre ein richtiges Buch. Mit Hella von Sinn und Dirk Bach, wo sie halt ausgewählte Geschichten auch nochmal erzählen in einem Hörbuch. Und es gibt einen Film, eine Filmkomödie, The Darwin Awards von 2006. Und da gibt es teilweise auch, geht es da um die Fälle, die ausgezeichnet wurden. Ja, ist auf jeden Fall Stoff für verfilmt zu werden. Das stimmt. Kann man sich vielleicht mal angucken. Wer streamt das? Das kann ich dir nicht sagen. Es ist ein alter Film, den wird man bestimmt irgendwie finden. Ja, müssen wir bei Kino.to gucken oder so. Ja. Ja, so viel zu den Darwin Awards. Ihr könnt ja mal überlegen, zum nächsten Mal eine Geschichte, die passiert hätte sein können. Ja. Die genauso bescheuert ist? Wer weiß. Um kurz zu erklären, was Black Stories sind. Ja, bitte. Es gibt ein, wir werden es auf jeden Fall verlinken. Es gibt ein Spiel vom Moses Verlag. Das funktioniert wie folgt. Es gibt eine rätselhafte Geschichte und der Spielführende kennt diese Geschichte und liest aber eine verkürzte Fassung davon vor. Zum Beispiel, er ging in den Wald und dann war seine Frau tot. Genau. Was ist passiert? Richtig. Ja. Das war genau die Frage, mit der dann die anderen Spieler versuchen müssen zu erraten, was passiert ist. Ein sehr schönes, kreatives Spiel, macht eine Menge Spaß, lässt sich in gemütlicher Runde machen. Und Stefan und ich haben seinerzeit dazu die offizielle Podcast-Serie gemacht zu den Black Stories. Die verlinken wir auf jeden Fall, sind einige Folgen, 20 Stück bestimmt. Ja, kann man mitraten. Sehr, sehr unterhaltsam. Und das Spiel ist euch auch, sei euch sehr ans Herz gelegt. Da gibt es verschiedene Themen. Es gibt englische Black Stories, es gibt basierend auf Fitzek, es gibt Fitzek Black Stories. Ja. Es gibt Real Crime Black Stories, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die besten, jetzt auch mit Abstand, und ich habe es öfter gespielt in letzter Zeit, sind immer noch die ursprünglichen, also Backstories 1, 2 und 3. Genau. Die sind alle fiktiv, aber macht eine Menge Spaß zu spielen. War eine schöne Zeit, muss ich sagen. Ja. Und das nicht, weil Marc nicht dabei war. Ja. Also, ne? Und wenn Danke, ich gleich noch Penner. An der Stelle einen zweiten Spieltipp, kennt ihr das Spiel Werwolf? Werwolf? Nee. Auch ein richtig cool, kennst du auch nicht, Marc? Nein. Okay. Ich erkläre es noch ganz kurz. Nee, ist kein Brettspiel, ist auch ein Spiel, was man komplett ohne Brett spielen kann, in einer schönen Partyrunde. Da macht es Sinn, dass man viele Leute ist. Und von ein Teil der Leute sind Werwölfe und ein anderer Teil sind ganz normale Bewohner, und das wird zufällig ausgelost. Es gibt auch einen Spielleiter, und dann ist es so, grober Ablauf, dass in der Nacht die Werwölfe bestimmen jemanden aus dem Dorf, der sterben muss. Dann wird Tag, derjenige wird als tot bekannt gegeben, und die Dorfbewohner inklusive der Werwölfe müssen jetzt sagen, wer könnte denn der Werwolf sein, und müssten den dann einen Bewohner töten in der Hoffnung, dass es ein Werwolf ist. Aha. Kann man sich so grob vorstellen, wie das Spiel geht? Hm? Was? Kann man sich so grob vorstellen, wie das Spiel geht? Ja, auf jeden Fall. Ich ja. Also muss ihr euch mal angucken. Also leider macht das nur einen großen Runden Spaß. Ich habe es auch gerade erst am Wochenende gespielt. Es ist super witzig. Weil es sonst zu einfach ist, den Werwolf zu erraten. Dann, ja. Es gibt dann noch andere Rollen, wie zum Beispiel ein Kind. Das guckt dann nachts durch die Finger und sieht dann, wer die Wölfe sind. Hm. Das Problem ist, das Kind darf sich dabei natürlich nicht erwischen lassen, weil die Wölfe es sonst als nächstes töten. Ne? Und das Kind darf sich auch nicht zu erkennen geben. Es ist nämlich dann am Tag, geht es sehr kollaborativ zu, wenn man dann sagt, hey, ich glaube, Johannes ist der Werwolf. Der hat nämlich die ganze Zeit schon so komisch geguckt, und er lenkt immer von sich ab. Ne? Und so läuft dann das Spiel. Da muss er sich verteidigen und sagen, dass es nicht war. Stimmt doch gar nicht. Hm? Du hast doch vorhin den als Werwolf töten lassen jetzt hier, und der war keiner. Ja. Also, guter Spieletipp. Macht sehr viel Spaß zu spielen. Ja? Gibt's als die Werwölfe. Also, der für euch Sparfüchse, die Zettel kann man sich selber ausdrucken, braucht man also nicht das Spiel kaufen. Das Spiel sind nur ein paar Pappkarten, wo die Anleitung drin ist. Dann kann man die sich auch erweitern, wahrscheinlich, mit eigenen Fragen. Du kannst auch eigene Persönlichkeit. Ja. Es gibt noch einen Hellseher, der dann eben jede Runde erfahren darf, wer welche Rolle hat. Mhm. Ne, der kann dann also zum Spielleiter sagen, ich möchte gerne wissen, was die Christina ist. Und dann darf sie aber auch nicht zu erkennen geben, weil die Werwölfe natürlich dann sofort den Hellseher töten wollen. Das gibt eine Hexe, die kann entscheiden, ob jemand, der jetzt getötet wurde von den Werwölfen, ob der wiederbelebt wird, und kann selber auch einen Zaubertrank dann des Todes vergeben. Ja. Ne, also, okay, ja. Klingt spannend auf jeden Wikipedia-Eintrag Fall. Wikipedia-Eintrag gibt es dazu, den können wir gerne verlinken, da ist das alles auch beschrieben. Schreibt man sich auf den Zettel, verteilt die Zettel unter den Leuten, hat man einen schönen Spielabend. Ja. Guter Tipp auf jeden Fall. Guter Tipp. Genau. So, habt ihr denn noch aktuelle Themen? Ansonsten würde ich natürlich mal ankündigen, was ja bald in Berlin los ist. Mach mal. Weil es ist ja bald wieder soweit. Ja, mach mal. Marathon. Ja, jetzt am Wochenende ist Marathon, aber wenn die Folge rauskommt, sind die Läufer hoffentlich alle schon im Ziel. Hoffe ich. Das wird ja wieder, obwohl... Wird voll. Ja, nee. Jetzt am Wochenende ist Marathon. Ich habe gesagt, da wird so sommerliches Wetter, weil ich Sommerfest in der Gartenkolonie habe. Hm. Das ist natürlich für die Läufer dann nicht so gut. Ja. Die mögen es ja, dass es hier nicht so steil ist. Ganz genau, es ist kein Laufwetter. Das heißt, es wird vermutlich keinen neuen Weltrekord geben. Ja, mal gucken. Ist das vielleicht nicht furchtbar? Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Kein Weltrekord. Nein, und zwar im Oktober gibt es wieder ein Highlight. Das Oktoberfest. Nein. Das ist ja im September. Ein Highlight. Ach, Festival Lights. Genau, vom 8. bis 15. Oktober, diesmal Mittwoch bis Mittwoch. Hat das die Nachhaltigkeitsdebatte schon überlebt? Ja, das ist ja LED. Ist ja Ach so. Nicht so, kostet LED. Nicht mehr so viel Strom. LED, wir wissen alle, leuchtet im Dunkeln. Genau, mit Strom. Deswegen heißt das auch LED, leuchtet im Dunkeln. Leuchtet im Dunkeln. Richtig. Es ist die 21. Ausgabe, und das Motto dies Jahr ist Let's Shine Together. Let's mit D. Im Zeichen von Zusammenhalt, Gemeinschaft und Verbundenheit. Ah, ja. Ich habe schon doch letztes Jahr genau dasselbe. Ja, ist das Gleiche, genau. Ich habe jetzt schon am Wochenende, da war ich bei Freunden, und da haben wir uns schon verabredet für das Festival of Lights. Sag mal Datum bitte. 8. bis 15.10. Mich hast du wegen 8. bis 15.10. nicht gefragt, also ich bin offenbar nicht der Freund. Ich habe ja auch gesagt Freunde. Ja. 8. bis Habe ich auf dem Schirm, okay. Ja, okay. Marc, bist du auch dabei? Mal gucken. Ja, kann man sich ja noch überlegen, genau. Da habe ich Urlaub, das kann ich schon mal sagen. Das ist gut. Dann gibt und da geht es ja nur um Spazieren. Ja, ja, Tina und ich, wir sind dabei. Genau, also wir wären wahrscheinlich auch hier auf der Turi, Meile, Brandenburger Tor, Alexanderplatz in dem Bereich. Du hast übliche. Ah, ich dachte, genau. Wir gehen zu dir und machen mit der Taschenlampe ein bisschen. Nee, das ist dann Taschenlampen hier. Was ist das? Konzert. Nee, wie heißt das? Lampignon-Umzug später so. Dann. Ja, das kommt ist der Martins-Umzug, ne? Kommt bald. Ja, ja, ist im November immer. Richtig. Martin, St. Martin. Ja, irgend sowas, ne? Ich bin nicht religiös erzogen, ich weiß es nicht. Und René hat gerade schon das Stichwort genannt. Wenn ihr wollt, können wir ein paar Hausaufgaben nachholen. Ich gehe mit meiner Laterne. Und meine Laterne mit mir. Oh, jetzt hat der Schlagersänger Marc kommt raus. Wie geht das weiter? Da oben leuchten die Sterne und hier unten leuchten wir. Nee. Rabimmel, rabammel, rabum. Richtig. Meine Laterne mit mir. Die hat nur drei Ostmark. Da vorne ist schon eine Kneipe, da tausche ich die Laterne für Bier. Genau. Gegen Otto. Bier heißt es. Richtig? Irgend sowas. Es klang so, ich weiß, aber ich weiß nicht, woher ich es habe. Ah, sehr cool. Du hast gerade gesagt hier, das Stichwort. Wir hatten nochmal die Frage, wie heißt die Marienkirche wirklich? Ja. Kannst du dich erinnern? Ja, anders war es. Heute erfahrt ihr den Nachnamen. In meiner Abwesenheit habt ihr behauptet, sie hieße St. Marienkirche. Ach, war das ohne dich? Ja, und okay. Das ist mir sofort aufgestoßen. Ich saß entspannt an der Nordsee in meinem Campingstuhl und höre den Podcast und auf einmal sagst du St. Marienkirche. Und ich denke. Und René schreit, wir reisen ab. So. Und? Urlaub abgebrochen. Deswegen. Ist es richtig oder ist es falsch? Also, das ist ja mal so, es gibt ja einen offiziellen Namen und einen, den wir als Einheimische dafür verwenden. Mhm. Und deswegen sage ich, das ist natürlich falsch. Das heißt Marienkirche. Fertig. Nein, es ist korrekt. Die heißt offiziell St. Marienkirche. Ja, aber nicht hier in Berlin. Doch. Das ist der offizielle Name. Und wir sagen natürlich alle nur Marienkirche. Ja, wir haben uns noch nie mit offiziellen Namen irgendwie gut gestellt. Ne? Hier Telespargel, der hinter uns ist. Ja, genau. Aber genau, so vor ist das. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Und Marc. Marc hatte auch eine spannende Frage gestellt. Ich habe dann auch noch was zu der Sendung, wenn wir schon mal beim Thema Sendung. Ja. Aber mach jetzt mal. Sendung. Okay. Marc wollte nämlich mal wissen, wir hatten das Thema Kreuzfahrtschiffe. Ja. Genau, das wolltest du sagen. Ja, und genau. Marc wollte wissen, gibt's da Führung? Bevor ich da so eine Fahrt mache über 5 Wochen, kann man sich das auch mal ankicken? Und die Antwort ist, ja, es ist möglich. Es gibt nämlich Reedereien, die das ermöglichen, zum Beispiel auch die AIDA. Allerdings nur an bestimmten Häfen und da kann man sich sozusagen so eine Tagesführung buchen. Das heißt, du fährst was kostet, wo findet statt? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht hat René da Zahlen. Nee. Ich kann nur sagen, es kommt auf die Reederei drauf an. Und, du mit deiner Reederei immer. Komm doch mal zum Punkt. Ja, also macht nicht jede Reederei. Ne? Und wie gesagt, das sind so Tagesführungen meistens. Und genau, du wirst durch das Schiff geführt. Du kannst durch das komplett Schiff geführt, angucken. Sag das genau. Fünfmal hintereinander. Durch das Schiff geführt, durch das Schiff geführt, durch das Schiff geführt. Und das Ziel ist natürlich, dass sie dich dann für eine Reise gewinnen. Ah, das heißt, das ist kostenlos. Nicht immer. Es kommt drauf an. Okay. Also wie gesagt, man kann es nicht pauschal sagen, dass es kostenlos ist. Ich denke, die nehmen da schon eine Aufwandsentschädigung. Aber das ist okay. Wegen Abnutzung des Teppiches, wenn man da durchläuft? Aber wie gesagt. Okay, klingt aber interessant. Ich habe etwas dazu beizusteuern. Ich habe auch noch was zu dem Fitzek-Thema und Cruise und so. Ja. Und du auch? Ja. Du, du bist näher am Thema, wenn du jetzt was zu der... Durch das Schiff geführt, durch das Schiff geführt, durch das Schiff geführt, durch das Schiff geführt. Sehr gut. Ja. Nee, und zwar, ich habe das ja auch mit Interesse verfolgt, was ihr dort erzählt habt. Und ihr hattet euch ja auf Passagier 23 bezogen vom Fitzek. Richtig, genau. Genau. Sebastian Das ist vom Sebastian Fitzek. Kommt und, immer Silvester bei RTL. Was? Wirklich, immer um Silvester kommt das immer bei RTL. Sebastian Fitzek, Killer... Passagier 23. Das gibt einen Film? Ja. Und hast du nicht zugehört? Nee, den Film kenne ich nicht, aber ich kenne das Theater, also ich kenne auch nicht, aber es gibt ein Theaterstück im Kriminaltheater. Kannst du auch bei RTL Plus gucken, glaube ich. Okay, aber, okay, das finde ich interessant. Danke für die Info. Ich habe noch einen anderen Tipp in dem Bezug. Und zwar, es gibt ein Brettspiel und ein Kartenspiel zum Film, zum Buch Passagier 23. Und zwar heißen diese beiden Spiele Killer Cruise. Das gibt es einmal als Brettspiel, thematisiert da genau das, was in dem Buch passiert. Und zwar ein Passagier muss gesucht, oder der Mörder muss gesucht werden. Ja. Sehr schön gemacht, dieses Brett mit so richtig so als Schiff gebaut und so. Oh, wusste ich gar nicht. Und es gibt das Ganze dann auch in vereinfachter Form nochmal als Kartenspiel. Habe ich selber nicht gespielt. Aber ich kann sagen, das Spiel Killer Cruiser als Brettspiel macht Spaß. Ist ein bisschen aufwendig vom Aufbau her. Also man braucht ein bisschen Vorbereitungszeit. Aber es ist dann auch so mit Raten, oh Gott, wo könnte er sein? Kollaborativ, ne? Mit, lass mal mit den Figuren dahin gehen. Oh, der Mörder kommt schnell weg hier. Ja. Oh, verdammt, wir müssen doch noch das. Sehr gut gemacht. Macht sehr viel Spaß. Also, du guckst dir den Film an und ich teste das Spiel. Ja. Und was mache ich? Du kannst in der Zeit die Kübelböck-Story dir angucken. Ich habe sie mir angeschaut. Und also ich kann sie dir auch nicht empfehlen, wenn dich diese Bootgeschichte interessiert, weil die findet da nicht statt. Also es geht natürlich nur, das ist der Abschluss der ganzen Kübelböck-Geschichte, dass er dann auf diesem Kreuzfahrtschiff verschwunden ist. Ein O-Ton oder ein Kurzinterview mit einem Passagier, der da vor Ort war. Interessant fand ich aber, und das war viel stärker thematisiert, neben der Entstehung oder mit The Rise of Kübelböck, war das, sagt euch Lana Kaiser was? Richtig, ich habe das nämlich falsch gesagt. Ich dachte, die Dokumentation ist von der, aber das ist ja quasi der Herr Kübelböck. Herr Kübelböck ist Lana Kaiser. Richtig. Und das war mir auch noch der gar nicht bewusst. Der hat sein Lebensende quasi als sich entschieden, eine Frau zu sein. Genau. Mhm. Interessant war, also wahrscheinlich, das ist so, ich glaube, er ist ein Medienopfer. Mhm. Interessant war nämlich, er ist als Kind berühmt, also als 16-Jähriger in diese Berühmtheitstrudel gekommen, als DSDS. Junge, der kein Junge und kein Mädchen sein will, sondern sich davon losgesagt hat. Dann aber auf einmal sehr männlich mit Kurzhaarschnitt sättige Lieder gesungen hat, wo man dachte, okay, da war ein Berater am Werk. Und dann quasi, zumindest so in der Doku, in einer Kneipe dem Alkohol zugeneigt, völlig außer Kontrolle, mit ganz komischen Anwandlungen, die auf eine psychische Störung zurückschließen lassen, dann zur Entscheidung gekommen, dass sein Leben als Frau, als Lana Kaiser zu verbringen. Und damit das jetzt nicht falsch rüberkam, die psychische Störung hat jetzt nichts mit der Lana Kaiser zu tun, sondern mit dem, was davor passiert ist, wie er sich halt verhalten hat, genau. Aber das ist dann auch nicht irgendwie in die Medien vorgedrungen, ne? Also ich wusste das gar nicht irgendwie. Nee. Randgruppen waren wahrscheinlich davon eher bedient, die so Kübel. Das war nicht mehr interessant für die Medien, keine Ahnung. Oder noch nicht, vielleicht hätte es, vielleicht wäre es das noch geworden. Stimmt, ja. Also wer weiß, aber wenn man das alles im Hinterkopf hat, kann man sich vielleicht auch so ein bisschen seine Situation vorstellen. Und einfach wird die nicht gewesen sein. Ja. Vor allen Dingen, was auch ein bisschen thematisiert war, dem Hass, den er da so entgegengeschwellt ist. Genau. Oder besser, doch eigentlich schon. So Hasskommentare, Mobbing von außen, Leute, die zu seinem Konzert kommen und ihn ausbuhen. Also so viel Langeweile musst du erstmal haben. Eben, ne? Also, ja. Und sehr tragisch. Eine alternative Doku für Leute, die den Kübelböck gar nicht interessieren, ist die Einzig-Doku für Franziska von Einzig. Ah, Einzig. Ja. Sehr gut. Sehr schöne Miniserie. Ja. Ist sehr empfehlenswert für alle, die sich noch an Franziska von Einzig erinnern. Ja. Ah, ja. Die ist genauso alt wie ich. Und ich bin sehr erstaunt gewesen. Ich vom Erzählen weiß ich von Leuten, die mit ihr in eine Klasse gingen, dass sie immer sehr abgehoben rüberkam. Das Gesicht sah jetzt auch nicht so aus, als wenn sie ein sehr offener Mensch ist. Aber jetzt als Frau war ich echt überrascht, macht einen sehr reflektierten Eindruck. Also super interessant, die Doku, muss schon sagen. Auch in der ARD-Mediathek? Ne? Ja. Mehrere Teile? Ja, es sind Dreiteiler mindestens. Ja, sehr spannend. Franziska van Almsick. Ja. Ja. Das war schon mal, da habt ihr ein paar TV-Tipps reingeschoben. Ja, auf jeden Fall cool. Auf jeden Fall sehr cool. Und wir können auch noch sagen, was es Neues in Berlin gibt. Jetzt. Das gelbe, das neue gelbe Gefährt. Ach so, ja, die JK. Genau, es gibt eine neue U-Bahn endlich in Berlin. Einen neuen U-Bahn-Typ. Oh Gott. Es wurde Zeit. Aber ja. Das K natürlich wurde das kleine Zeit. Profil. Genau. Das heißt, die schmalen Schienen, das sind die Linien 1 bis 4. Richtig. Und die Baureihe J. Endlich. Nachdem die Baureihe I total kacke war. Ja, müssen wir die klappert hin und vorne. Und mir gefällt auch die Farbe nicht. Ja, und die Monitore haben nicht funktioniert. Und ja. Und die Bereifung ist wirklich auch unter aller Sau. Stimmt. Für euch da draußen, das Besondere an der Baureihe JK ist, dass sie nur noch 4 Türen hat und nicht 6, so wie sonst. Also du kannst nicht mehr in der Mitte, vorne und hinten bei jedem Waggon einsteigen, sondern nur vorne und hinten. Das kennen die DDR-Bewohner unter Typ euch. Gisela so, ja. Die also, alte DDR-U-Bahn hat ja auch immer nur 4 Türen. Genau. Immer 2 vorne und 2 hinten. Ja. Warte mal. Die sind natürlich größer, die Türen, also breiter. Moment, warte mal. Und das muss ich kurz verstehen. Diese 20 Meter U-Bahn haben nur vorne und hinten Türen? Nein, jeder einzelne Waggon. Ach so. Ja, also sie sind nicht ganz vorne und hinten, die sind natürlich etwas mittiger angebracht, damit du immer die gleichen... Aber ist das eine durchgehende Bahn oder eine Waggonbahn? Das ist auch eine durchgehende. 4 Wagen sind immer durchgehend. Die bauen nur noch durchgehende Bahnen. Ja, okay. Das macht man ja auch heute so. Alles klar. Genau, und die bietet einige schöne, moderne Sachen, hat endlich tolle Monitore, mehr Fahrgastinformationen, ein anderes Fahrgefühl, ein sanfteres Fahrgefühl, sagt man. Und, was ich auch cool finde, zum ersten Mal in Berlin gibt es auch, du kannst während der Fahrt auf den Türöffner drücken. An der Tür. Oh, und das mache ich auch bei der alten. Ja, passiert, da passiert nichts. Genau, aber bei den neuen merkt er sich das und die Tür geht dann auf, sobald die Türen freigegeben werden. Naja, im Moment ist das nämlich eher Zufallsprinzip. Ich stehe mal vor der Tür und weiß jetzt nicht, geht sie auf, geht sie nicht auf. Richtig. Mal geht sie auf, ja. Mal geht sie nicht auf. Genau. Und weil viele wieder gesagt haben, oh, die hat ja wieder keine Klimaanlage. Das funktioniert nicht in Berlin, in den Tunneln. Deswegen hat die keine. Das macht keinen Sinn. Ne? Das ist eine ewige Diskussion, immer im heißen Sommer. Also ich glaube, die Diskussion ist immer, warum sind auf den Bahnsteigen keine Klimaanlagen? Und das macht keinen Sinn. Aber die Bahnhöfe sind eigentlich recht kühl, die unterirdischen. Da wird ja auch regelmäßig die Luft hin und her geschoben. Das ist ja Teil der Klimatisierung. Und jetzt kommt's, hätten die U-Bahn Klimaanlagen, müsste man ja die Tunnel umbauen und das würde die Luft in die Bahnhöfe drücken. Ja, das stimmt. Und dann wären die U-Bahnhöfe sauheiß. Und das ist schon das mal... Das will ja keiner. Und platztechnisch passt es auch nicht in die engen Tunnel, weil die U-Bahn natürlich die Tunnel genau ausfährt. Da ist kein Platz und deswegen geht es nicht. Aber ganz ehrlich, in der U-Bahn ist es ja auch selten heiß. Ausnahme natürlich die überirdischen Bahnsteige. Im Sommer ist es schon ganz schön. Wenn die Bahn dann eine Stunde auf dem Gleis steht und die Tür nicht aufmacht. Ja. Aber endlich, glaube ich, der richtige Weg. Jetzt kommt jede Woche, glaube ich, ein neuer Zug in den Fahrgastbetrieb. Aber nur auf den Linien? Aktuell den auf der U2, genau. Aber nächstes Jahr kommen dann endlich auch die J-Züge, die ja identisch sind. Und deswegen geht da das Verfahren schneller, um die in den Fahrgastbetrieb zu bringen. Und die fahren natürlich dann auch auf U5 bis U8. Ah ja. U9. Und die sind, U9, ja, stimmt. Und die sind von Stadler? Ich glaube, die sind von aus Pankow, ja. Stadler ist es, ne? Müsste Stadler sein, ja. Siemens Stadler. Ja, genau. Ja, gut, okay. Ja. Ich bin neulich mit der neuen S-Bahn, die jetzt schon etwas älter ist, gefahren, die mit den schwarzen Türen. Ja. Und da muss ich sagen, da war ich sehr positiv überrascht die Informationsdarreichung, weil du wirklich auf großen Monitoren, ohne den Halt zu verdrehen, alles siehst, was du wissen willst. Ja. Genau. Und eine interessante Geschichte war noch, das hat mir das Thema, wie wird gemessen, wie viele Leute in einem Zug sind? Oder genau, war das nach neulich, der Sendung? Wo wir nach der Sendung waren, ja. Genau, weil, kennst du das? Am Alexanderplatz ist es, das ist glaube ich nicht auf allen. Es gibt ein paar Bahnhöfe, wo da sieht man, welcher Wagen die voll Auslastung ist von der angezeigt wird. Ja. Weißt du, wie es gemacht wird? Jetzt pass auf, das ist gut. Wie wird das gemacht? Am sinnvollsten wird das über das Gewicht gemacht. Dann noch so einer. Das ist tatsächlich, was ein Kollege von mir auch gesagt hat, dass die Leute gewogen werden. Ich sage, wie kommst du denn darauf? Dann sagt er, naja, die Grafik, also es sind ja Balken, ist auch so ein bisschen das Gefühl des Wiegens. Aber wo wird das gewogen dann? In den Gleisen oder wo ist die Waage? Ist die im Waggon drin? Oder? Im Waggon. Im Radwerk. Nein, oh Gott, da müssten sie ja alle Züge umändern. Jeder einzelne Waggon. Nein. Also meine Vermutung war, dass das würde Sinn machen, dass da Sensoren eingebaut sind. Okay, das halten wir so fest, ist ja völlig in Ordnung. Also mag vielleicht realistisch sein. Mag. Aber ist es nicht. Meine Vermutung war ja, dass es Lichtschranken in der Tür sind. Jetzt könntest du sagen, ja, woher sollen die zählen, ob jemand draußen reingeht, ne? Aber es gibt ja von der BVG die Zählwagen, von der U-Bahn, die mit dem blauen Schild und dem schwarzen Z drauf. Genau. Und diese Zählwagen haben oben in der Tür eine Lichtschrankenanlage. Mhm. Das heißt, sie muss es ja zählen können irgendwie. Aber auch das ist nicht das Rätselslösung. Es ist auch kein Bahnmitarbeiter, Stefan, der immer aufschreibt. Stefan, mit einem Trommelwirbel. Und? Es wird gemessen, und zwar genau, auf den Bahnhöfen gibt es eine Kamera und die misst, wie hoch oder niedrig der einzelne Waggon ist. Der ist ja wie Gewicht zum, dann halt. Du ja. kommst zum Wiegen nicht weg. Also sagen wir mal so, Kamera ist nah dran. Naja, ist ja nicht ganz eine Kamera. Ja, ist nicht ganz so gemein, aber nah dran. Und auf dem Bahnsteig findet es aber nicht statt, genau. sondern Stefan. Wir verraten dir die Lösung. Die Lösung ist? Wenn der Zug aus dem Bahnsteig fährt, da gibt es einen Laser, der den Zug durchlasert an den, durch die Fenster. Und daran ermittelt er, ob viel Platz ist oder wenig Platz ist. Ich muss dazu sagen, ich habe Stefan nicht geglaubt, weil das völlig absurd klingt. Aber ich habe im Internet die Bestätigung gefunden. Das war eine relativ offizielle Seite. Also es gibt, genau, auf der S-Bahn-Seite. Ach, im Internet, ja, sehr klar. Naja, genau. Da steht und, ja immer alles, was richtig das ist. System kommt offiziell, wurde es erfunden von der Hamburger S-Bahn. Und die Berliner S-Bahn hat es adaptiert. Und nachgemacht. Es gibt es jetzt auch in weiteren Städten. Also scheint gut zu funktionieren. Aber, warte mal. Ich habe gelesen in dem Artikel dazu, dass es nicht das einzige Kriterium ist, sondern dass es noch in Kombination mit anderen Mess. Man kann es erweitern, aber aktuell ist es nur der Laser sozusagen. Ist es, okay, dann habe ich, entweder habe ich mir das nur eingebildet aus unserem Gespräch. Und wenn es funktioniert auf den Testbahnhöfen, dann wird es weiter ausgebaut. Wagen wären billiger gewesen. Ja, naja. Ja. Und weniger abgehoben. Spannende technische Sache. Da hat jemand zu viel Geld gehabt. Ja. Wir haben noch zwei Sachen, die wir klären müssen, wo wir unsere Meinung, unsere Ideen noch verkünden können. Das eine, das Jugendwort 2025. Wir hatten alle Vorschläge mal aufgelistet oder mal durchgesprochen. Ja. Drei sind jetzt noch in einer tieferen Auswahl. Oh, tiefere Auswahl. Oder in einer engeren Auswahl. Ich bin gespannt, ob ich mich an die noch erinnere. Am 18. Oktober wird es bekannt gegeben. Es gibt Checkst du? Ja. Weißt du noch, was es ist? Ja. Na, checkst du, also das kann man nicht übersetzen, das ist doch schon Deutsch. Ja, genau. Na, also verstehst du, checkst du, hast du es verstanden? Genau. Das ist crazy. Oh Gott, ja, hatten wir. Marc schüttelt oder macht ein komisches Gesicht. Ich gucke ungläubig. Das ist crazy. Sprachlosigkeit. Ja, das ist crazy. Ja. Und das dritte, Gunen. Gunen. Ja, das Slangwort für Selbstbefriedigung. Mittlerweile habe ich es im richtigen Zusammenhang, im richtigen Leben gehört und deswegen wusste ich es. Sag mal ein Beispiel. Naja, da hat einer erzählt, dass er sich immer so Material zum Guten zusammensucht im Internet. Ah, okay, ja, das ist auch ein guter Satz. Ja. Also stimmt ab und es gibt, also das Jugendwort ist 2025 und es gibt aber schon für 2026. Oh. Deswegen habe ich das hier mitgebracht. Und ihr ich dachte, die Worte, Experten. Ja. Gib mir den Zettel, weil dann werde ich es jetzt kurz präsentieren. Es geht nämlich um den Vogel des Jahres. Und da René ja so ein Vogelfan ist und Marc ja auch so ein Naturbursche, habe ich gedacht, reden wir mal kurz drüber. Es gibt nämlich 5 zur Auswahl und bis 9. Oktober kann man abstimmen. Und René sagt mir jetzt, ich habe ihm für euch, liebe Zuhörer, einen Zettel gegeben mit 5 Vögeln. Und er sagt uns jetzt, was es ist. Gut, also ich muss zugeben, es ist nicht meine, mein Themengebiet genau, an Vogelarten, aber ich kriege sie zusammen vielleicht. Okay. Das erste ist die Schleiereule. Nein, so Schneeeule. Nein, das ist eine Schleierreule. Schleierreule. Genau. Das nächste ist natürlich ein Waldohrkauz. Eine Waldohreule. Eine Waldohreule. Eine Waldohreule, jawohl. Ja. Das dritte ist das Rebhuhn. Ja, das Rebhuhn ist übrigens gefährdet. Ja, die alle anderen nicht. Damit das wird sich jetzt auch gleich meine Empfehlung beeinflussen. Dann sehe ich hier noch unten die Amsel und bei der Ente bin ich mir ehrlich gesagt unsicher, was das für eine Ente ist. Die vierte? Also möchte sagen, Kriegente oder so? Bin mir nicht sicher. Ist es nicht diese aber schon mal sehr gut, 4 Treffer? Diese, was so chinesisch klingt hier. Das ist keine Mandarinente. Mandarinente. Nee, das ist es nicht. Eine weibliche Mandarinente. Aber warte mal, ist es denn eine Ente? Nee. Ich weiß nicht, ob das eine Ente ist. Nein, endet nicht, aber es muss es ja. Dann ist es ein. Ist es irgendein Teichhuhn? Nee. Komm, löse mal auf. Zwergtaucher. Zwergtaucher, ja, nee. Ist es eine Ente? Wasservögel, nicht mein Gebiet. Ah, was? Okay. Ja, super geraten, René. Also genau. 4 von 5, top. Ja, ich muss da ehrlich zugeben, ich habe davon erst einen einzigen gesehen, nämlich die Amsel. Ja. Oder auch Schwarzdrossel genannt. Wir wissen alle, das Lied Amseldrossel, Fink und Star ist falsch, weil es heißt ja Amseldrossel, Drossel, Drossel, Fink und Star. Weil die Amsel ist eine Drossel, ja. Aber egal. Wie ist selbst da wurde uns als Kind was Falsches beigebracht. Meine Empfehlung ganz klar, das Rebhuhn, und zwar genau aus dem Grund, das gehört zu den gefährdeten Arten und wer weiß, wie oft wir es noch nominieren können. Genau. Also, geht auf die Seite des NABU und stimmt dort ab bis 9. Oktober. Und das werde ich auch machen, in deinem Namen das Rebhuhn dann ankreuzen. Genau. Sehr gut. Da, um mit den Worten von Otto noch kurz hier ergänzend ins Thema zu gehen, der Auerhahn, der schaut mich ganz schön sauer an. Das stört mich nicht, weil ich jetzt penne und zwar aus seiner Auerhenne. So, das sogar ein Duett hier für euch. Eieieiei. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut. Ja, cool. Also, haben wir doch viele Themen geschafft und viel Wissen vermittelt. Lass einfach fallen, hier meine Zettel fliegen heute. Habt ihr denn gesehen, was ich euch geschickt habe? Ja, habt ihr natürlich gesehen, aber ihr habt dazu noch nicht Stellung genommen. Ich hatte euch einen Artikel verlinkt in unserem WhatsApp-Channel mit uns dreien. Da ging es um Smart Dust. Smart Dust? Smart was Dust. Ist Smart Dust? Erklär es nochmal. Smart, kennt man von Smartphone, und Smart Dust Home, ist also Dreck? Irgendwas Elektronisches. Dunst. Und Dust ist eigentlich erstmal nur Staub. Staub, ja. Man stelle sich vor, ein Computer, also ein funktionierender, elektronischer, hochintegrierter integrierter Schaltkreis, nicht größer als ein Sandkorn. Okay. So. Smart Dust. Okay, verstehe. Mhm. Genau. Und Smart Dust jetzt das? Einfach, weil du hast davon jetzt eben nicht nur einen einzelnen, sondern du hast eine ganze Schippe voll davon und schmeißt ihn in die Luft. Der Wind trägt ihn überall hin. Zum Beispiel in der landwirtschaftlichen Nutzung, weil diese elektronischen Schaltkreise sind nicht einfach nur Rechner, sondern sie sind auch vollgestopft heutzutage mit Sensorik. Die können also Temperaturen messen und ach, ich weiß nicht was alles. Und da habe ich einen Artikel heute irgendwie drüber gelesen und war völlig baff, dass die Forschung an dem Thema schon seit 1995, unter anderem auch von Hewlett-Packard, vor allen Dingen in den USA, und wie vorangetrieben wurde, weitere Miniaturisierung. Und man denkt sich so, naja, zum Beispiel in der Landwirtschaft kann man dann einfach da so einen schlauen Staub da irgendwie aussäen und der misst dann überall, wie sauer ist der Boden, wie ist die Temperatur, wie feucht ist es hier etc. mit den ganzen Sensoren. Und die kleinen Dinger, die können sogar Signale aussenden, können sich also untereinander vernetzen. Ja. Ah, cool. Wahnsinn. Das ist einerseits ist das cool, andererseits ist es natürlich ja so eine erschreckende Vision, ja. Also wenn man sich überlegt, wo überall Elektronik drinstecken kann, man sieht, sie ist so klein, man sieht sie schon gar nicht mehr. Das stimmt, und was die schon alles kann. Und man denkt jetzt irgendwie an Sachen wie totale Überwachung, weil überall um einen herum schwirren nur noch irgendwelche Sensoren, irgendwelche Computer, die alles Mögliche aufzeichnen. Und wer weiß, was sie mit den ganzen Daten einfach nur machen. Genau, ne? Also du musst ja einfach nur mal dein zum Beispiel deinen Arbeitsweg mal lang gehen und dann überlegen, wo du überall da vorbeikommst, wo vielleicht irgendwas Überwachendes dabei ist. Ich sag euch, da draußen ist mehr, als wir uns vorstellen können. Ich lese gerade von Stephen Hawkins Stephen Hawking, eine kurze Geschichte der Zeit, wo er so ein bisschen über ein für mich völlig uninteressantes Thema schwarze Löcher und so spricht. Und es ist so verrückt, also es ist wirklich so verrückt, also wie schlau die Leute schon zu dieser Zeit waren und was es alles gibt, wo wir nicht mal in Ansätzen eine Vorstellung von haben. Wie zum Beispiel? Schwarze Löcher. Ja. Was ist ein schwarzes Loch? Ich dachte mal, es wäre ein Loch im Weltall. Das habe ich als Kind auch gedacht. Und das wurde natürlich bestärkt auch durch den Kinofilm Das Schwarze Loch. Und durch den Namen allein schon. Durch den Namen. Weißt du, was es ist, Stefan? Das Schwarze Loch? Nicht das Schwarze Loch. Was ein schwarzes Loch ist. Was ein schwarzes Loch? Ein schwarzes Loch ist ein gestorbener Stern. Ja. Und gestorben? Nee, und gestorben ist jetzt. Warum sagst du gestorben? Weil er eben kein Stern mehr ist. Also es ist nur noch die tote Hülle, die da übrig ist. Okay, die Erklärung aus dem Buch, was ich jetzt frisches Wissen habe, ist, ich versuche es auch ganz kurz zu halten. Es ist ein Stern, richtig? Ein Planet? Kein Planet, ein Stern. Von mir aus ein Stern. Es ist ein Stern. Ein ehemaliger Stern. Und man sieht ihn nicht leuchten. Und das hat einen ganz wichtigen Grund. Die Gravitation auf diesem Stern ist so groß. Massiv groß, dass er Licht nicht weglässt. Das heißt, so. Das Licht ist nur auf. So groß, dass selbst das Licht nicht entweichen kann. Genau, und deswegen auch ein schwarzes Loch. Wenn jetzt zum Beispiel ein Stern daneben wäre, der etwas Sternenstaub abgibt, dann würde es aussehen, als wenn das wie so in so einem Wasserstrudel in diesem Planeten oder in diesem Stern verschwindet. Mhm. Und in Wirklichkeit ist es nur, weil die Gravitation so massiv groß ist, dass sie alles um sich herum halt anzieht. Und die Gefahr ist eben, dass wenn man zu kurz ist, also würde man in die Nähe eines schwarzen Lochs kommen, würde man im Prinzip aufgrund der extremen Gravitation sofort in der Sekunde Matschepampe weg. Mhm. Man würde auseinandergezogen werden. Genau. Ja. Also die einzelnen Atome würden aus deinem Körper gerissen werden. Das Interessante ist, wann das passiert. Du bist nah am sogenannten Ereignishorizont. Oh, er kennt sich so aus, das ist ja unglaublich. Und die Zeit läuft da auch anders ab. Ja. Das heißt, in der Nähe des Ereignishorizonts, Zeitraumkrümmung. Da wird die Zeit... Krümmung. Ja. Ja, wir haben alle Raumschiff Enterprise gesehen. Ja, das hat damit nicht so viel. Da ging es ja auch um Planeten, um Raumzeit, nicht wirklich. Irgendwas. Na, jedenfalls, die Zeit wird dann da auch in die Länge gezogen. Das heißt, es dauert unendlich lang, bis du auseinandergezogen wirst. Aber im gleichen Moment geht es auch ganz schnell. Und das ist so wirr, dass man es nicht verstehen kann. Mhm. In dem Zuge sei empfohlen der Film Interstellar, der das Beispiel. Nämlich ziemlich stark thematisiert. Und wenn man sich den Film anguckt, dann denkt man, der Filmmacher war besoffen oder bekifft. Mhm. Aber jetzt im Nachgang mit dem Buch merke ich, dass da sehr viel aus diesen Theorien aufgegriffen ist. Ja. Und Albert Einstein hängt bis zum Hals in dem ganzen Thema drin. Ja, Relativitätstheorie. Es ist also nur um einen Punkt davon noch, das kann man sich selber gerne mal belesen, dass Zeit in hoher Höhe langsamer vergeht als in Tiefe. Und würde man, so das theoretische Beispiel, würde man Zwillinge nehmen und der eine würde ganz weit oben leben, dann würde er langsamer altern als der andere Zwilling, der weiter tiefer. Natürlich jetzt in unseren Sphären wahrscheinlich nicht messbar. Doch. Das ist, wenn du jemanden auf dem Mount Everest, der würde langsam... Mount Everest, aber so Erdumlaufbahn. Ach so, also die ich haben sag ja. Uhren hochgeschossen mit zu den Satelliten, ISS oder verrückt. So. Und haben dann wieder zurückgekommen und haben festgestellt, oh ja, es gibt eine zeitliche Diskrepanz. Ja. So verrückt. Oder zumindest Leute, die auf dem Mond waren, sowas in der Richtung. Das ist alles schon nachgewiesen, ja. Ich habe noch eine verrückte Sache, damit wir das Thema ja gar nicht so in Länge ziehen. Wenn euch das interessiert, wir können uns gern mal damit sehr wissenschaftlich auseinandersetzen. Ein Wissenschaftspodcast. Wir drei, die keine Ahnung haben, obwohl Marc kennt sie aus. Nein, was anderes ganz Unglaubliches. Ich habe die Zahlen von der Idealo-Werbung, in der ich zu sehen bin, jetzt mal bekommen. Auf YouTube wurde das Video im Zeitraum vom 13. Juni bis zum 18. Juni, das sind jetzt 5 Tage, 900.000 Mal angezeigt. Nicht schlecht. Und ich habe leider nur, ich weiß nicht, warum das so ist bei Google, die Zahlen, morgen habe ich die Zahl bis zum 19., übermorgen bis zum 20. Mhm. Also ich werde noch ein halbes Jahr warten, bis ich weiß, die lief in Wirklichkeit ja von Juni bis August, wie oft die Einblendungen waren. Aber nach 5 Tagen fast 1 Million. Wie fühlt man sich so als Internetstar? Ja, Jungs, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich kaufe mir jetzt neue Freunde. Das war die letzte Folge. Ich frage mich, was ihr dann danach macht, aber ich würde mich freuen, wieder von euch zu hören. Ja. Aber bitte ruft mich nicht an, ich habe ein neues Handy. Ihr habt meine Nummer nicht mehr. Ja. Oh mein Gott. Ja, gut. Schön, aber gratulieren wir dir. Wir gönnen dir das natürlich nicht, doch, natürlich. Sprich nur für dich. Ja. Danke. Ja, du bist trotzdem bodenständig. Wir reden trotzdem noch miteinander. Und naja, reden. Kann man so nennen. Das so war der teuerste. Sind seine Stichwortgeber hier. Ja. So das war übrigens der teuerste Podcast für euch, den ihr je gemacht habt. Stimmt, so ein Star muss halt auch bezahlt werden. Ne? Ja. Genau. So, René holt schon den Witzzettel raus, handschriftlich verfasst. Nee, diesmal machen wir es so, wir geben eine Runde rum. Du liest meine Witze vor. Nee, kann ich ja nicht lesen. Das ist ja Steno geschrieben da, glaube ich. Ich habe dasselbe geschafft. Problem. Nämlich eine Weisheit des Tages auszusuchen. Also ich hatte eine Seite. Da hatte René was in seinem Buch. Ich check mal eben. Aber ja. Da war nichts Vernünftiges bei. Aber wir kommen erstmal zum Witzbattle in dieser Folge. Und wie immer beginnt unser Marc. Der Patient sieht, wie sich die Ärzte vor der Operation die Gummihandschuhe überstreifen und ruft: Aha, ihr Feiglinge, ihr wollt wohl keine Fingerabdrücke da lassen, was? Ja. Finger okay. abdringe. Wir wissen, was du meinst. Ich hab's kurz und schmerzlos. Warum können Dinosaurier nicht klatschen? Na? Weil sie ausgestorben sind. Ja, ist logisch, finde ich auch. Da hat sich mal jemand Mühe gegeben. Ja, ich hätte jetzt, aber jetzt gespannt. Sagt mal, was ist denn eigentlich, wenn man sich bei eBay einen Strick bestellt, dann ist doch eigentlich der ohne Bewertung der beste, oder? Ja. Eieiei. So, von makaber zu lustig. Marc? Stefan lächelt noch immer verschmitzt und verschwiegen. Sag nur Darwin ein Wort. Rudi muss in der Schule zur Strafe 100 Mal schreiben, ich darf den Lehrer nicht duzen. Er schreibt das natürlich 200 Mal. Warum das denn, fragt der Lehrer. Na, ich wollte dir einfach mal eine Freude machen. So, hat er gut vorgearbeitet. Der war gut, der jetzt, hat mir gefallen. Ein bisschen Wissen. Ja. Warum fliegen Vögel in den Süden? Weil sie doof sind. Nee. Laufen würde länger, zu lange dauern. Ja, stimmt. Also ich finde echt toll, das sind eigentlich schon die Weisheiten, ne? gestern ist mir ein Missgeschick passiert, ne? Der Klodeckel, der hatte geklebt, draufgeschissen. Also. Ja. Oh Gott. Du meinst, der Klodeckel ging nicht auf? Genau. Gut, das ist die andere Variante für die Leute, die den Witz noch besonders lustig haben wollen. Mich würde übrigens mal interessieren, ob ihr da draußen so den einen oder anderen Witz mitnehmt und auch mal in eurem Umfeld anbringt. Würde mich mal interessieren. Mich würde so einiges interessieren von den Leuten da draußen, aber es meldet sich ja mal keiner bei uns. Doch, Claudia hat sich gemeldet und dafür danken wir dir sehr herzlich für dein Feedback. Und ihr Lieben, macht's ihr nach. Ihr könnt bei Spotify aber kommentieren. Aber du, warte mal, wir wollen dann gleich hören, das hängen wir jetzt hinten dran. Ich will erfahren, was ihr geschrieben habt. Ja, das passt doch heute thematisch nicht. Da ging es um Schweden. Die Nummer. Hm. Genau, ne? Aber war super, dass du dich gemeldet hast, Claudia. Und danke fürs Feedback. So, das wir freuen uns immer drüber. Kleine Werbeunterbrechung fürs Feedback. Weiter geht's mit den Witzen. Marc. Genau, Claudia. Hier kommt zur Belohnung dein persönlicher Witz. Der Lehrer sagt, Schokolade hat sehr wenig Vitamine. Was bedeutet das für eure Ernährung? Und die kleine Claudia sagt, dass man besonders viel davon essen muss. Ja. Niedlich. So, Claudia, ich habe auch noch einen Witz für dich. Und zwar, ich hatte neulich irgendwie 2 Tage Ehekrise mit meiner Frau feiern wollen, sind weggefahren, Urlaub, waren beim Zoo, stehen vor den Wildschweinen, sagt sie, na, Verwandte von dir? Sag ich, ja, meine Schwiegereltern. Haben wir uns gestritten, sind wir nach Hause gefahren. Genau, und René erzählt diesen Witz jetzt immer in verschiedenen Variationen in jeder Folge. Wirklich? Ich mag jede einzelne davon. Genau. welche Variante war denn? Na, neulich hast du, glaube ich, Giraffen oder so. Ja, genau. Ich weiß nicht, ich glaube, es jetzt war Giraffen. Jetzt wird's lustig. Dann kann ich euch nur empfehlen, bleibt dran, nächste Woche gibt's ihn mit Bulldoggen. Genau. Was wird der wohl nächste Woche sehen im Zoo? Genau. Was haben Leute mit Durchfall und Tesla-Besitzer gemeinsam? Ja, ist doch klar. Die Angst, nicht rechtzeitig nach Hause zu kommen. Ja. So. Wollt ihr etwa noch Bonuswitze? Ja, komm, einen. Einen. Okay. Na, Fritzchen, was habt ihr heute in der Schule gemacht? Wir haben Sprengstoff hergestellt. Das ist interessant. Was macht ihr morgen in der Schule? Welche Schule? Genau. Ja. Klassiker. Ich war als Kind ja so ein richtiges Arschloch, aber die Zeiten haben sich geändert. Ich bin kein Kind mehr. Oh mein Gott. So, jetzt kommt noch ein langer Witz zum Abschluss. Ein Fluggast des A600 musste dringend die Toilette benutzen, aber die Herrentoilette war besetzt. Die Stewardess erkannte seine Not und erlaubte ihm, die Damentoilette zu benutzen, warnte ihn aber eindringlich, nicht die dort angebrachten Knöpfe zu drücken, nämlich WW, WL, PQ und ATE. Doch die Neugier des Herrn war so groß, dass er dann doch den Knopf WW drückte. Ein warmer Wasserschwall umspülte sein Hinterteil. Angenehm überrascht drückte er den Knopf WL. Gleich darauf trocknete warme Luft sein Hintern. Toller Service, dachte er und drückte den Knopf PQ. Und eine große Puderquaste puderte ihn mit dezent duftendem Puder ein. Alle Achtung, die Mädels wären richtig verwöhnt, dachte er. Entzückt drückte er dann den Knopf ATE und wachte Stunden später im Krankenhaus auf. Erschreckt klingelte er nach der Schwester und fragte, ob das Flugzeug abgestürzt sei. Die Schwester erklärte ihm, er habe die Warnung der Stewardess nicht befolgt und den Knopf ATE gedrückt. Automatischer Tamponentferner. Sie wünschte ihm baldige Genesung, sein Penis läge unter dem Kopfkissen. Ja, sehr, sehr schön. Wo hast du den denn gefunden? Stefan. Der war gut, oder? Du, wo hast du den denn gefunden? Weil du so lachen kannst. Das sag ich dir nicht. Na gut, ach, herrlich. Ich fürchte auch, wo der herkommt, gibt es noch mehr. Ja, genau. Okay, dann haben wir jetzt noch eine Weisheit des Tages. Die habe ich in einem, ich hatte neulich auf Spotify irgendwie, gib mir mal die neuen Lieder. Ah, ich und da habe ich eine Textzeile gehört und die fand ich ganz gut. Und zwar sagte die, es geht nicht darum, sich zu finden, sondern darum, sich zu verlieren. Mmh. Ja. Nicht schlecht. Alles gut. Und Marc? Von mir gibt es noch eine ganz preiswerte Weisheit des Tages. Diesmal Persil. Weisheit, ja, klar. Na, ach, auch Weisheit, oh Gott. Omo, der weiße Riese, oh, Ariel. Ja, genau. Ja, spannend. Was, Momo, der weiße Riese? Omo. Ach, Omo. Was, Homo? Mann. Ja, hier ist was los. Ja, liebe Leute, das war Folge 173. This was it. This is it. This is it. We are finished. Ja. We are at the end. Das ist crazy. Ja, this is the end of the podcast. Nee, und liebe Jugendliche da draußen, denkt euch mal vernünftige neue Wörter aus. Weil hier eine Endausscheidung landet, das ist ja unter du, Ausscheidung. Da muss ich die Schere heben, weil sehe ich genauso. Ja. Man muss auch mal ein bisschen mit der Sprache spielen. Ja. Checkst du es? Checkst du es? Ja. Gut, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr da wart, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich dachte, du meinst uns. Ja, euch natürlich auch. Genau. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir? Habt noch einen schönen September und wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. Ja. Und denkt an das Feedback. Wir freuen uns jederzeit. Tschüss, Claudia. Genau. Bis dann. Schöne Restwoche. Und hier sind die Outtakes. Oh Gott, hoffentlich habe ich nichts Unanständiges gesagt. Bestimmt. Mhm. Und wenn nicht, wirst du es einsprechen. Genau, richtig. Hallo, ich bin der René. Ich erzähle euch mal was ganz Unanständiges. So ist es. Wegen meiner können wir loslegen. Der Ton ist bereit, ich bin bereit. Marc ist bereit. Du bist bereit. Welche Folge? 173. Nach wie vor. Ja, 173, gut. Ja. René donnert immer mit deinem Fuß auf dem Fußboden. Das hört man aber nicht. Ich höre das. Okay, dann höre ich jetzt auf damit. Lass das, ich hasse das. Anna, verbiete ich es und du machst das. Ich habe schon jemanden, der macht das. Ja. Aber viel besser. Ja, wahrscheinlich. Gut, wir fangen an. Okay, Kindergarten ist vorbei, jetzt geht's richtig. Los. Richtig, benehmt euch jetzt. Wir legen los, Stefan. Wir legen los? Dann machen wir es. Podcast, die zweite. Und Action. Gut. Okay, das war ein sauberer Durchmarsch. Unser neuer Podcast mit dem heiligen St. Marc und St. René. Ich find's okay. Ich kann damit arbeiten. Was sagt Marc dann? Dass er Staub im Gehirn hat? Nee, was war das? Nein, weil du sagst mit den 2 Typen und dann sag ich. Ja, nee, was sagt dann mit den 2? Ich habe gesagt mit den 3 Typen. Ja, mit den 3, ja. Hast du nicht 2 gesagt? Oder 3? Ja, schon, siehst du? Nee, 3 hast da, du gesagt. Da ist schon der erste Typ im schwarzen Loch verschwunden. Sind wir nur noch zu 2. Komm nicht mehr raus, ja. Darwin im Wort. Wir können auch gerne mal von vorne anfangen. Nee, lass mal. Also wir können es ruhig so lassen. Das passt doch. Ins schwarze Loch geflogen. Nee, neuester Eintrag für den Darwin Award. Stefan hat seine beiden Kollegen beleidigt. Was? Habe ich das? Gar nicht gesagt. Gut. Ich würde sagen, wir haben es. Ja, denke ich auch. Passt doch. Passt schon. Dann würde ich sagen, jetzt Podcast-Folge 174. Na, warten wir noch 2 Wochen, oder? Dann machen wir mal die Kiste aus hier.